Soldat und Mann. Getreu auf seinem Posten, bei Tag und auch bei Nacht. Es brausen die Propeller, Kanonen donnern halt. Und zwischen dem Gedöse ein trautes Lied erschallt. Mein liebes Schätzelein, ich wollt, du wärst bei mir. 4000 Grüße send ich dir aus meinem Feldquartier. Ich denke Tag und Nacht an dich, mein Sonnenschein. Der Himmel geht, ich könnt bald wieder bei dir sein, bei dir sein. Auf der anderen Seite steht auch ein Kamerad, getreu auf seinem Posten, der auch ein Liebchen hat. Auch er hört die Propeller und das Geschützgebrüll. Und in Gedanken grüßt er auch sein feines Liebchen still. An der Front im Westen steh ich auf harter Wand. Vielleicht seh ich den Morgen nicht mehr nach dieser Nacht. Doch bleibe ich für immer im Felde als Soldat. Dann denk, es war ein treuer, dein bester Kamerad. Mein liebes Schätzelein, ich wollt, du wärst bei mir. 4000 Grüße send ich dir aus meinem Feldquartier. Ich denke Tag und Nacht an dich, mein Sonnenschein. Der Himmel geht, ich könnt bald wieder bei dir sein, bei dir sein.